How do you do, ladies and gentlemen? This is Music to be Murdered By. Yeah. dancing with my shades. Turns.

Zeit zu gehen. Wir werden uns nicht wiedersehen. Jeder geht seinen Weg, egal wohin er führt. Ich hoffe, du bist bereit dafür. 非我 trying to bar his way or want him it grow darker and colder it grow darker and colder he wiped his eyes and from the distance came a low rumble like the sound of thunder last thing he saw were these creatures that were evil streifen durch die Nacht die Toten sind erwacht ein ganzes Leben hinter uns gebracht wir streifen durch die Nacht die Toten sind erwacht ein ganzes Leben hinter uns gebracht Wir streifen durch die Nacht, die Toten sind erwacht, ein ganzes Leben hinter uns gebracht. We are living dead.